Komm, steig ein in meine Träume. Schnall dich an und halt dich fest. Warte ab, wohin die Sehnsucht uns zusammenfliegen lässt. Schwerelos wie jene Blätter, die der Herbst vors Fenster treibt. So zieht es uns zu den Sternen. Du, ich bin für uns bereit. Wir sind Passagiere der Liebe. Unser Kompass ist das Glück. Unser Ziel der pure Wahnsinn. Der Kuss für Kuss jetzt näher rückt. Wir sind Passagiere der Liebe. Die Tickets sind längst reserviert. Vom Gefühl, dass unser Herzen mit Leidenschaft berührt. Bleib doch hier in meinen Träumen und genieß den ruhigen Flug. Denn du kriegst bestimmt wie ich auch von uns beiden nicht genug. Auf den Lebensumlaufbahnen will ich gern dein Lotse sein. Seelenwind verleiht uns Flügel, wer sich liebt, ist nie allein. Wir sind Passagiere der Liebe. Unser Kompass ist das Glück. Unser Ziel der pure Wahnsinn. Der Kuss für Kuss jetzt näher rückt. Wir sind Passagiere der Liebe. Die Tickets sind längst reserviert. Vom Gefühl, dass unser Herzen mit Leidenschaft. Leidenschaft alleine navigiert. Wir sind